das Leben leben sein. Ich lebe mein Leben. Was, was? Ich lebe mein Leben jederzeit. Ich gelingt mir nicht, weil irgendwas blockiert. Sind sie das da, woran das liegt? Man was wirkt und doch hab nicht mal irgendwas probiert. Hab man Ehre, den nicht brauchen kann, oder irgendeine Stärkere gewollt. Hat alles keinen Sinn, ohne nachzudenken, gell, wie sagt es besser wohl. Ist ein Niederschlag da, weil es unfröhliche Menschen für die keinem. Keine Kommunikation, er spült sich nichts mehr ab, wie bei einem Hirnversagen. Weil die Geburt hab ich schon gehört, weil es liegt was in der Luft, und na, das ist kein Leben lang. Und hab schon gewusst, irgendwann kommt der Tod zu mir vorbei, wie bei jeder Mann. Das Leben leben sei, ich lebe mein Leben jederzeit. Ja, das Leben sei bereit, denn das Leben zieht vorbei. Lass das Leben leben sei, ich lebe mein Leben jederzeit. Ja, das Leben sei bereit, denn das Leben zieht vorbei. Da liegt der Duft in der Luft und ich weiß nicht, was ist. Wie ein Wolkenbruch im Urlaub ist eine blöde Geschichte. Und über die Sachen sind leid ab. Ich steh mitten in der Menge und sag Scheiß ab. Und jeder steht auf und applaudiert. Jeder steht drauf, was jetzt passiert. Manchmal hilft's ja nix. Nur dran zum Denken und zu überlegen und Zeit verschenken, nur drüber reden und nix dagegen machen, aber nix riskieren und drüber schlafen. Ja, wenn man nix kapiert und kein interessiert, kannst du ungeniert die Leute segieren. Man kann Zeit verlieren und nur heut kapieren, dann ist es einfach nicht zum Leben mit nur Scheiß im Hirn. Ja, Zeit verlieren mit nur Scheiß im Hirn. Das Leben, Leben sei, ich lebe mein Leben. liebes Leben, sei mir recht. Denn liebes Leben, denn das Leben zieht vorbei.